gibt es eine Zivilisation. Und gerade in Deutschland, wo die Bürger nie gewalttätig wurden, sondern von vornherein die frommen Schafe waren, haben sie sich zusammengerottet, um unter staatlicher Anleitung entweder Pogrome zu begehen, Weltkriege anzuzetteln und so weiter. Dieser Gewaltverzicht hier, der hier immer gepredigt wird, und die ungeheure Gewalt, mit der die Deutschen gegen andere losmarschiert sind, sind eines Sinnes. Und wenn hier immer die Gewalt terrorisiert wird als ein großer Schrecken, dann nur deshalb, weil die Deutschen ein sehr falsches Verständnis von ihrer eigenen Geschichte haben und sich immer vorstellen, sie wären... darüber, wie ist der Stand der Aufklärung über den Tod der Gefangenen vor 10 Jahren. Das ist ein Interesse, was ich immer noch habe. Ich weiß, ich war damals sehr betroffen. Ich habe ein Gedicht geschrieben, habe sehr viel darüber nachgedacht, ob das sein kann, dass die Menschen umgebracht wurden. Ich bin inzwischen durch die Diskussion, so wie sie verläuft, unglaublich verärgert und aufgebracht. Es sieht nämlich so aus, als würde hier der Eindruck vorherrschen, dass die Gewaltverhältnisse, die Mitte der 70er Jahre zu den Taten der Bader Meinhof-Gruppe geführt haben, als ob die heute nicht mehr da wären. Das sieht so aus, als hätten wir heute keinen Kapitalismus mehr, als gäbe es heute nichts mehr, wogegen sich eine revolutionäre Strategie richten könnte, als gäbe es keine politische Auseinandersetzung mehr, in der wir vielleicht doch noch Punkte gewinnen könnten. Äußeres Beispiel für diese Einschätzung ist meiner Ansicht nach die Dittfurt-Äußerung, die in den letzten Tagen ja für viel Wirbel bei den Grünen im Parlament geführt hat. Ich finde es erschreckend, wie die Grünen sich an die Diskussion in diesem Lande hier anpassen. Ich finde es erschreckend, dass ich von der Dittfurt-Äußerung distanziert wird, obwohl genau gestern diese Äußerung bestätigt worden ist. Es hat gestern in Frankfurt eine Demonstration gegeben, anlässlich des Todestages der und da sind Leute zusammengeknüppelt worden, weil da ein paar Vermummte dazwischen waren. Das heißt, die Strippe wird immer enger gezogen. Man sagt, also, wer hier mit einer Mütze rumläuft, ist vermummt, also haben wir das Recht, hier einzugreifen. Und wir sitzen hier und machen uns Gedanken darüber, also was, ob die Linke aus Äpfeln oder Birnen besteht. Das finde ich dermaßen banal, wie diese Diskussion im Moment hier abläuft. Ich habe mir da erheblich mehr von versprochen. Ich möchte gerne, dass wir über Kapitalismus reden. Ich möchte, dass wir darüber reden, welche Auswirkungen Kapitalismus in Entwicklungsländern hat. Ich möchte, dass wir klarstellen, wie wir mitverantwortlich sind, dass in Afrika Apartheid herrscht. Und ich möchte an dieser Stelle auf eine Protestkundgebung am 20. Oktober in Dortmund aufmerksam machen, wo es darum geht, dass die VEW und hier die sozialdemokratischen Größen mit einem Kongress vorbereiten, der in Afrika dazu beitragen soll, dort auch Atomenergie zu verbreiten. Ja. Mach doch mal einen Anfang, wenn du darüber reden willst. Ja, ich möchte aber gleich diese Frage beantworten, die zentrale war in dem, was wir gerade gehört haben und wofür ich sehr dankbar bin, weil es endlich die Diskussion auf den Gegner, meinetwegen auch den Feind lenkt. Das brauchen wir im Moment nicht zu entscheiden. In jedem Fall, was den Tod der RAF-Häftlinge vor 10 Jahren in Stammheim betrifft, so ist mir auch genau wie der Rednerin eben aufgefallen damals, dass diese Untersuchungskommission zu dem Befund kam, dass der Tatbestand vereinbar sei mit der These des Selbstmords und die Frage völlig unbeantwortet ließ, auf die es eigentlich nach dem Sachverhalt angekommen wäre, ob dieser Befund unvereinbar mit Mord war. Diese Frage ist unbeantwortet geblieben und es war die eigentliche und zentrale und das Charakteristische für die deutsche Öffentlichkeit oder Nicht-Öffentlichkeit damals ist es gewesen, dass das auch von Seiten der Medien nirgendwo, soweit ich wahrnehmen konnte, gerügt worden ist, dass niemand darauf hingewiesen hat, dass diese zentrale Frage, die sich gestellt hat, völlig unter den Tisch gewischt wurde, dass scheint mir also ein ganz zentraler Punkt zu sein und ich bin sehr dankbar, dass die Vorrednerin das Gespräch darauf gebracht hat. Was den Kapitalismus betrifft, würde ich ja ebenfalls zustimmen, aber darauf aufmerksam machen, dass derartige Dinge, wie sich in Deutschland zum zweiten Mal nach einem verlorenen Krieg in diesem Jahrhundert entwickelt haben, in anderen kapitalistischen Gesellschaften, in denen es wenigstens eine bürgerliche Revolution gegeben hat. Insofern ist die deutsche Geschichte wichtig. Herr Porth hat das ja eben auch bestätigt, dass das in diesen anderen Gesellschaften nicht dazu geführt hat und dass deren Repräsentanten, in dem Beispiel, das ich vorhin brachte, eben die Berliner Polizei eben erst es ihr verbieten musste, diese chemische Keule anzuwenden. Das heißt, eine Tradition fortzusetzen, die das Deutsche Reich bereits im Ersten Weltkrieg mit der Entfesselung des Gaskrieges damals begonnen hat. Alles dieses ist wichtig. In der Tat geht es nicht darum, Gewalt schlechthin zu verteufeln. Das hat, glaube ich, Herr Porth auch niemand getan. Ich wäre der Letzte, der das tut. Ich habe in Heidelberg und Mannheim vor ein paar Wochen die neuen Thesen von Günther Anders zur Gewaltfrage ausdrücklich verteidigt. Und ich darf darauf aufmerksam machen, dass sämtliche Freiheiten, die in diesem Lande auf dem Papier stehen, auf dem Papier in Kraft sind, das heißt tatsächlich nicht in Kraft sind, dass das alles zurückgeht auf Errungenschaften unserer westeuropäischen Nachbarn in ihrer eigenen Revolutionsgeschichte und dass es sich dabei immer um Gewalt von unten gehandelt hat. Insofern stimme ich Herrn Porth zu, aber ich glaube nicht, dass seine Differenz mit Herrn Seifert so groß ist, dass sie nicht überbrückt werden könnte. Danke. Ich meine, nur ein kurzer Punkt zu dem Beitrag und auch zu Ihrem. Ich meine, diese etwas müde Aufzählung, worüber man eigentlich alles reden sollte, ne, die scheint mir doch am besten zu zeigen, dass es im Augenblick das nicht gibt, worüber Sie gern reden möchten, nämlich den Feind. Auch den hat man nicht immer, den muss man sich erst schaffen. Das ist nämlich auch nicht so einfach, überhaupt in einer Gesellschaft eine Bewegung zustande zu bringen, die derart polarisierend wirkt, dass sich zwischen Freund und Feind unterscheiden kann. Und wir führen doch hier eine Debatte, die im Zusammenhang steht, so habe ich das wenigstens gesehen, mit den Amnestieforderungen. Diese Amnestieforderung ist doch aber nun, kann doch nun gerade nur deshalb erhoben werden, weil sich im Augenblick die Verhältnisse in der Bundesrepublik so darstellen, dass eine klare Unterscheidung zwischen Freund und Feind nicht möglich ist. Diese Protestbewegung, die es seinerzeit gegeben hat, die eine Zeit lang weltläufig protestbeweglerisch war, die dann proletarisch gewesen ist, ich erinnere mich noch gut an diese Zeit, und so weiter, sie existiert nicht mehr. Nur diese Niederlage, die Protestbewegung erfahren hat und mit ihr ihr militanter Flügel, nämlich die RAF, ist doch die Voraussetzung dafür, dass man heute sagen kann, das Wort Kampf ist fast schon zu viel, es ist ein Konflikt gewesen und nun ist er, jeder Konflikt wird irgendwann mal entschieden, der damals eingesetzt hat, ist heute entschieden, er ist entschieden mit einer Niederlage der Linken, die sich vielfältig äußert, unter anderem in dem Sachverhalt, den Sie dargestellt haben, eben dieser Akademisierung, dieser Sorgfalt, die gelegt wird auf gute Manieren, gute Sitten, Renommee und so weiter. Eine solche Podiumsdiskussion ist der beste Beweis dafür. Hier werden ja immer Leute geladen, also fast alle hier sind irgendwie ganz gut in Amt und Würden. Also, was soll's, man kann das nun wirklich nicht verleugnen. Diese Niederlage muss man doch mal zur Kenntnis nehmen und man kann doch da nicht so tun, wie wenn man immer weiter klönen könnte über Südafrika, über das Elend sonst wo auf der Welt. Und was anderes als klönen ist das doch nicht, wenn jemand sagt, wir sollten mal darüber reden. Wenn jemand wirklich das Bedürfnis hat, darüber zu reden und nicht wahllos einen Katalog hinblättert, dann fängt er damit an. Bitte, bitte. Wann hast du zuletzt plakatiert? Wann hast du zuletzt ein Flugblatt verteilt? Wann hast du dich mit jemandem über so eine Frage gestritten? Ja, aber guck mal, das sind genau die Leute, die sich gegen die Volkszählung wehren und dauernd über den Verfassungsschutz jammern. Jetzt willst du, dass ich öffentlich Auskunft gebe über meine geheimpolitischen Aktivitäten? Ich meine, ganz ganz so klein machen sollte man sich, Herr Fort, nun auch nicht. Herr Sonnemann, Sie haben gerade gezeigt, dass Sie, entschuldigen, dass ich das wiederhole, nicht nur die deutsche Geschichte nicht kennen, sondern noch nicht mal die deutsche Gegenwart. In Frankreich und in England, diesen humanistischen, mit der bürgerlichen Revolution ausgestatteten Staaten, da lachen Sie sich über die deutschen Umweltminister kaputt und sagen denen bei jeder Gelegenheit, dass ihr könnt doch keine europäische Umweltschutzpolitik bei Kernkraftwerken, Nordseeverschmutzung machen, nur weil ihr einen Zoff mit den Grünen habt. Wir haben das Problem mit unseren Umweltschützern polizeilich geregelt, und wer je in Frankreich dabei war, wie das ablief, der hat das genau gesehen. So etwas wäre in Deutschland unmöglich heutzutage. Und in England läuft es subtiler ab, aber mit genau derselben Härte. Also bitte die europäische Realität, gerade wenn man diese Frage, und ich nehme sie auch sehr ernst nimmt, wie Umweltschutz, Atomkraftwerke, vergleichen Sie mal da die Verhältnisse zwischen einerseits staatlicher Investitionsförderung auf diesem Sektor, andererseits dem Schicksal des bürgerlichen Widerstands gegen diese Politik und wie dieser bürgerliche Widerstand gegen diese Politik niedergemacht wurde und wie Zeitungen wie Le Monde dazu natürlich sehr gerne geschwiegen haben, sodass das schon seit Jahren dort überhaupt kein Skandal mehr ist. In England ist genau dasselbe. Also da müssen Sie vielleicht auch Ihr Weltbild ein bisschen revidieren. Nein, das muss ich gar nicht revidieren. Ich muss nur Sie bitten, genauer zuzuhören. Ich habe mit keinem einzigen Wort diese westlichen Systeme idealisiert. Und alle diese Dinge, die Sie gerade genannt haben, die würde ich in keiner Weise leugnen. Ich würde nur darauf aufmerksam machen, dass nachdem Ungeheuerliches auch dort passieren kann, es niemals dabei bleibt, weil es nämlich eine revolutionsgeschichtliche Tradition gibt, die etwa dafür gesorgt hat, nach meiner Erinnerung, es fällt mir gerade ein, dass im Mai 1975 in Washington D.C. die Polizei eine Gesetz... Hat abgebaut worden, oder wie? Was? Nein, lassen Sie mal. Ich komme auf alles. Es fällt mir nur gerade ein, etwas, was sozusagen den Grundsachverhalt, von dem die meinten, dass er also meine Kenntnis der deutschen Geschichte aufhebe, dass das unter Umständen etwas modifizieren kann. Es wurde damals von der Polizei in Washington D.C., der amerikanischen Hauptstadt, eine unangemeldete Versammlung auseinandergesprengt von Protestierern gegen den Vietnamkrieg. Und dann gab es eine Gerichtsverhandlung, und den Demonstranten, die auseinandergejagt und verhindert worden waren, einen zu dieser Versammlung geladenen Parlamentarier anzuhören, wurde 12 Millionen Dollar zugebilligt. 12.000 Demonstranten waren es, jeder bekam 1.000 Dollar zugebilligt, weil das verfassungswidrig war und weil die Gerichte in Amerika, nachdem also das Freund-Feind-Prinzip dort gelungenermaßen, ich sage gar nicht, dass es, Herr Port, dass es keine Feinde gibt, keine Freunde und Feinde gibt, sondern dass unter bestimmten Ordnungen dieses Verhältnis zugunsten eines Verhältnisses der politischen Gegnerschaft aufgehoben ist. Und wenn das dann gestört wird, dann funktioniert dort die Justiz. Und die Justiz, wenn sie hier funktioniert, funktioniert immer im Gegensatz zu dem, worauf sie selber vereidigt ist, nämlich diesem Grundgesetz. Hamburger Kessel ist doch, kam doch auch. Nein, ja, der Hamburger Kessel, ich denke über den Hamburger Kessel genauso wie Sie. Das sind alles Verstöße von oben. Und warum streiten wir uns denn ständig über Differenzen innerhalb der Linken, wo es um das ostentative Vorhandensein von Gewalten in diesem Staat gibt, die von oben gegen das Grundgesetz operieren, auf das sie vereidigt sind. Darum geht es doch, dass wenigstens die bürgerliche Revolution, die wir zum zweiten Mal in diesem Jahrhundert von unseren westlichen Nachbarn übernommen haben, dass das endlich realisiert wird hier. Und es geht nicht darum. Ja. Es geht nicht darum zu leugnen, dass es in diesen anderen Gesellschaften Missstände gibt. Aber das ist auch mit keinem Wort geschehen. Herr Sonnemann, wir sollten jetzt mal zu der Frage zurückkommen, weil ich denke, das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, gerade wenn man auch über die Todesfälle im Stammheim diskutiert. Dort ist nämlich die Frage, wer ist dort der politische Überzeugungstäter gewesen? Ist der Staat, war es der Staat oder war es nicht der Staat? Und ich denke, damit kommt man auch auf eine Diskussion, die im Zusammenhang mit dem, was Wolfgang Port genannt hat, ganz interessant ist, nämlich die Frage, löst eigentlich eine Niederlage eine Freund-Feind-Konstellation auf? Ist denn die Versöhnung der Linken mit diesem Staat, dem man zumindest unterstellen kann, dass er die Gefangenen in Stammheim ermordet hat, ist diese Versöhnung so ohne weiteres möglich, nur weil man sagt, das ist der militante Flügel der Bewegung? Ja, aber warum gleich Versöhnung? Wir müssen natürlich gleich um den Hals fallen. Weil Versöhnung der Terminus ist, der in der Amnestiedebatte immer wieder vorkommt. Und weil doch raus und nicht um sich um den Hals fallen. Und weil du selber auch gerade eben von der Auflösung der Freund-Feind-Konstellation gesprochen hast. Ich finde doch, wir sollten einen Augenblick noch darüber sprechen, ob das die Rückkehr zum Faustrecht, ob die Rückkehr zum Faustrecht und zum Recht des Stärken, und das, da haben Sie ja mit Recht angeschnitten, die Frage, wie ist dann mit der Vergewaltigung, ob das so das einzig Richtige ist. Ich glaube schon, dass eine bestimmte Form der Institutionalität wichtig ist. Der nächste Punkt ist auch, und da würde ich mich wieder unterscheiden, diese Metaphysierung des Staatsbegriffes unter den Linken. Auch hier, wenn man sagt, der Staat, das ist der Ausbau eines staatlichen Unterdrückungsapparates, wenn ich den genau beschreibe, Polizeigewalt, Einsatz von Polizeigewalt, das ist, was, und da verstehe ich nicht, warum auch Linke, das, obwohl Marx nun gerade dagegen sich gewandt hat, diese Staatsmetaphysik immer mitmachen können. Wittrock wäre viel besser verstanden worden, wenn sie gesagt hätte, Zimmermann und andere Leute sind daran interessiert. Doch, das ist ein theoretisches Problem, wenn man eine falsche Abstraktion wählt. Das halte ich schon für ganz wichtig, ob die Abstraktion so gewählt wird. Und dahinter, dann kommt es nämlich auch dazu, zu einer Konfrontation, wir müssen gegen den Staat sein. Ich halte dieses Problem für wirklich ein verkehrtes. Weil die Trennung bei jedem von uns durchgeht. Und jeder ist auf der einen Seite Privatmensch und auf der anderen Seite der allgemeine Bürger. Und da kann man gar nicht rausspringen. Und diese zu meinen hier, weil ich kann das verdrängen, damit entstehen die Sachen auch. Natürlich, auch wenn ich sage hier, ist ja gut, wenn der Port sagt, Gewaltanwendung auf der einen Seite, Gewaltanwendung auf der anderen Seite, Gewaltfreiheit, das sind beide Bedingungen. Aber da muss man genauer bestimmen, was ist. Und für mich ist entscheidend, der Faschismus hat den absoluten Feind gehabt und der Feind durfte ausgemerzt werden. Und da sind Schritte in diese Richtung gegangen und dann kommen wir vielleicht auch, das wäre ja die Frage, ob in Stammheim ausgemerzt ist oder nicht. Ich wollte jetzt mal nicht darüber reden, worüber man reden sollte, sondern mal über eine Sache reden. Die ganze Geschichte, die hier abläuft mit der Amnestiedebatte, ist doch wirklich eine Angelegenheit, die nichts mit den Leuten zu tun hat, die das betrifft. Es betrifft die Gefangenen. Und ich möchte mal von den Leuten, die laufend jetzt Artikel schreiben, das absolute Modethema bei den Grünen, über die philosophierenden Menschen, die sagen, die Gefangenen müssen zurückkehren, irgendwie kommt mir immer so vor, wie Heimels Reich holen oder so, in eure glückliche Welt, die ihr mit diesem Staat jetzt irgendwie euch geschaffen habt. Überhaupt keiner redet davon, dass es auch einen konkreten Kampf der Gefangenen gibt. Der geht gar nicht darum, dass sie wieder zurück wollen in diese Gesellschaft, dass sie überhaupt von diesem Staat nichts verlangt, weil sie ihn, wie ich auch wichtig finde, als einen Klassenstaat ansehen, der zu bekämpfen ist. Wie die Geschichte abläuft, meine ich einfach, wer hier von Amnestie redet, von großen Kampagnen, der sollte sich erstmal ganz konkret zu dem Problem in den Knästen stellen. Zur Isolationshaft, zur Forderung nach Zusammenlegung, zur Forderung nach der Freilassung von Günter Sonnenberg. Wer das vertritt, wer da mitwirkt, darüber eine Öffentlichkeit zu schaffen, dass es den Gefangenen besser geht, dass dieser Druck, dieser Vernichtungsdruck, denn anders kann man ihn nicht nennen, dass der bekämpft wird, wer da mitmacht, mit dem rede ich dann über eine Amnestie, mit dem rede ich dann darüber, wie die Sache weitergeht, aber man muss da irgendwie auch mal an den konkreten Wirklichkeiten anfangen und nicht wieder so eine philosophische Debatte von einem alten Griechen. Da redet er mit dem Wackernagel, der hat ja gesessen, der kann uns aber sagen. Ich meine, die Herren auf dem Podium drücken sich ein bisschen um zwei Begriffe rum. Das eine ist Rechtsstaat und das andere ist Selbstmord. Zu diesem Begriff Selbstmord. Ich glaube, auch du vorhin hast da ein bisschen auf den Leib fühlen lassen, wenn dich das so brennend interessiert. Ich meine, letztlich kommt es doch nicht drauf an. Denn wenn sich hinterher irgendwann mal rausstellt, dass Andreas Bader tatsächlich irgendwie so den Finger selbst am Auslöser gehabt haben sollte, ist es dann Freitod nachdem er über 5 Jahre im Knastbau die letzten 6 Wochen total deprimiert war und wirklich ein Geisel des Systems, was ihn mehr oder weniger politisch und auch physisch vernichten wollte. Und die andere Sache ist fast noch schlimmer, denn wenn sich letztlich irgendwann mal herausstellt, dass, weiß Gott, Agenten, wer auch immer nun mal die Genossen da im Knast umgebracht hat, das Schlimme ist, da wird sich kein Arsch hier regen, da wird der Kollege Port vielleicht mal eine neue Polemik schreiben, aber ansonsten ist alles so wie gestern. Das ist das eine Schlimme. Und das andere ist diesen Rechtsstaat. Das ist gerade die Angelegenheit, dass wir uns zu sehr auf dieses System, auf diese Scheuklappen mit den Paragraphen einlassen. Der Staat selbst hat sich gegen die RAF gewandt aus politischen Gründen. Er hat einen Bogen draus gemacht, dass der Hochverrat, was die Leute gemacht haben, hat natürlich keinen Hochverrat angeklagt, hat versucht, Mord und sowas anzuklagen, konnte den Nachweis meistens nicht führen und hat dann durch diese Prozessänderung alles über die Zugehörigkeit zu dem Verein reingepackt und dann, wer zu dem Verein gehörte, der wurde dann auch lebenslänglich oder wie Bog x-mal lebenslänglich im Knast. Ich meine, da muss man doch wirklich sagen, wenn wir davon uns distanzieren, dann können wir das nicht allein auf der juristischen Ebene machen. Gut, dazu sind die Juristen da. Aber politisch ist die Sache doch letztlich, dass man sagen muss, die Leute haben aus politischen Gründen gemeint, gegen den Staat kämpfen zu müssen. Einige wollen es immer noch, andere wollen es nicht mehr. Aber da kann man nicht sagen, der eine, der nicht mehr will, soll rausgelassen werden und die anderen, die sollen aber sitzen. Das ist ja gerade die juristische Auseinandersetzung, die abgelehnt werden soll. Und ich bin wirklich kein Freund der DDR. Aber die Genossinnen und Genossen, die vor 10 Tagen stand in der Zeitung, die lassen schwuppdiwupp einfach mal wieder ein paar tausend Leute frei. Ich meine, auf der Ebene sind wir auch wirklich beispielhaft. Und da können wir nicht sagen, wir sind aber ein Rechtsstaat, bei uns darf das nicht gemacht werden. Da muss man wirklich unabhängig von dieser spitzfindigen Differenzierung, die der Kollege Otto Schilly gemacht hat, ja, aber man kann doch nicht den rauslassen, der am nächsten Tag dann wieder zur Waffe greift. Ich habe genug Mandanten, die klauen und klauen und klauen, Autoradios, dass man das ganz, die ganzen Kammerspiele hier mit einem Gegensitz mit versehen könnte. Und die werden verurteilt und werden wieder rausgelassen. Was machen sie? Die klauen weiter und trotzdem gestattet der Staat das. Ich meine, hier muss man wirklich das grundsätzlich angehen und sagen, wenn Leute aus politischen Gründen gekämpft haben und den Kürzeren gezogen haben, dann muss man alle rauslassen, egal ob die es nun weitermachen und nicht. Und das muss man denen ja auch letztlich überlassen, wenn sie draußen sind und nicht während sie noch in der Kiste drinstehen. Hoffentlich wird die Argumentation jetzt nicht in der Gegenteil verkehrt. Ich glaube, dass der Staat sehr erfolgreich die Linke wieder hat integrieren können und dass dem Staat nichts Besseres einfallen kann, als in einer Generalamnestie jetzt die RAF wieder mit der Linken zu versöhnen, sodass die RAF dann automatisch auch wieder in den Staat integriert werden könnte. Und damit diese Versöhnung nicht einfach, soll die RAF sitzen bleiben, oder was? Ja, ich meine, was Sie da gerade gesagt haben, zunächst mal würden Sie ja auch als persönliche, möglicherweise Betroffene einen Unterschied machen, ob man Ihnen ein Kofferradio klaut oder ob man Sie umbringt. Also dieses Risiko, was er da draußen dann wieder macht, ist ja wohl nicht vergleichbar. Im Übrigen wollte ich mal sagen, das kann man jetzt natürlich nicht von der Basis einer staatlichen Überlegung tun, die steht uns ja auch gar nicht zu, mir zumindest steht die nicht zu. Aber ich sehe natürlich auch aus meiner Kenntnisse dessen, was in den letzten 15 Jahren passiert ist, sehe ich natürlich auch den Unterschied, wie Gefangene aus der RAF, die sich im Knast von der Strategie der RAF lösen wollen, wie die dort von ihren Mitgefangenen und draußen ihrer Angehörigen unter Druck gesetzt werden. Das kann man natürlich auch nicht ignorieren. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Ich habe da kein Patientenrezept, wie ich mich da verhalte, wie ich das beurteile, wie ich das beschreibe. Darum beschreibe ich es einstweilen gar nicht. Aber das wahre Faktum, dass wenn einer, der seit 3-4 Jahren sitzt und sich aus welchen Gründen auch immer langsam von dieser Strategie löst, wie der da von seinen Genossen von gestern behandelt wird und draußen, also das macht die Beurteilung dieses Problems doch schon verdammt schwer. Ja, der Christoph Wacker, nein. Was meine Probleme sind, darüber wissen Sie, glaube ich, ziemlich wenig. Ich wollte einen Einsatz zu seiner Aufforderung zu sagen, über die Gefangenen zu diskutieren. Mich erinnert auch die Art und Weise dieses formelhaften Abspulens wieder daran, dass die Gefangenen zu Objekten gemacht werden. Das mit der, Aufforderung, die er eben hier gemacht hat, über die Gefangenen zu reden, vor allem wie er sie gemacht hat, die Gefangenen zu Objekten gemacht werden, die Gefangenen zu armen, gequälten Opfern gemacht werden, die selbst überhaupt gar kein Bewusstsein und gar kein... Genau so hast du es dargestellt und lass mich das jetzt mal zu Ende sagen, weil ich bin insofern, habe ich es selbst mitbekommen. Und meine Vorstellung, das hat zum Beispiel auch Astrid Poll neulich gesagt, die Gefangenen müssen schon auch selbst ein bisschen mitdenken. Und sie können auch mitdenken und sie haben auch zumindest so viele Möglichkeiten, sich über die gesellschaftliche Wirklichkeit und die Veränderung derselben in den letzten 10 Jahren zu informieren, dass sie selber denken können. Und zumindest die Gefangenen, die ich kenne, hatten immer was dagegen, gegen diese Art von Larmoyanten, sie selbst zum Opfer und zum Subjekt machen. Und das wollte ich hier noch kurz sagen. Das ist interessant, dass es ausgerechnet bei ihm ansetzt. Ja, aber ich habe mich nie so zum Objekt machen lassen. Auch von den Leuten draußen nicht, da war ich immer dagegen. Ja, ich glaube, das gibt da jetzt drei Positionen. Das gibt da jetzt drei Positionen. Und dazu möchte ich kurz was sagen. Also zunächst mal zu der Position hier, dass man zunächst mal mit den Gefangenen reden sollte. Was über die Gefangenen. Ja, gut. Das sind doch die Forderungen der Gefangenen, die wir vorgetragen haben. Dazu soll man sich doch erstmal verhalten. Nein, das ist nicht richtig. Sondern wenn ich aus Gründen, die mir einsichtig sind, zu dem Schluss komme, dass eine Amnestie das einzig Vernünftige ist, ist es mein gutes Recht, die zu fordern, ganz unabhängig davon, ob die, die im Knast sind, eine Amnestie haben wollen oder nicht. Wenn diejenigen, die gerne im Knast bleiben möchten, Angst haben, dass sie vielleicht rausgeschmissen würden, dann ist dieses Problem leicht lösbar, denn rein kommt man immer wieder. Man hat die Leute damals nicht gefragt, als man sie in den Knast gesteckt hat. Man soll also jetzt nicht so tun, als müsste man sie fragen, ob sie überhaupt rauskommen wollen. Diese Frage können sie beantworten, wenn sie draußen sind, ob sie reinkommen wollen oder nicht. Ich würde aber auch sagen, Christoph, dass die Argumentation, die Gefangenen müssen selber etwas tun, ebenfalls nicht richtig ist, sondern man kann eine Amnestie fordern, unabhängig davon, wie die subjektive Befindlichkeit derer ist, die im Knast sind, weil niemand wissen kann, wie weit diese subjektive Befindlichkeit augenblicklich exakt mit den Haftbedingungen zusammenhängt. Um das klarer zu machen, muss man, glaube ich, nochmal auf den Begriff der Gewalt zurückkommen, der hier immer gleichsam mystifiziert wird, als wäre die RAF eine Gruppe, die sich Kraft eines einmal gefassten und dann für immer gültigen Beschlusses für die Anwendung von Gewalt ausgesprochen hat und als würden die, die dazugehören, das auch immer tun. Man muss sich vor Augen führen, dass diese Gewaltanwendung in einer Situation entstanden ist, 72 folgende, wo fast jeder, der damals gegen den Vietnamkrieg protestiert hat, unter dem Eindruck der Polizeiknüppel, die auf ihn niederprasselten, sich sehr wohl Gedanken darüber gemacht habe, ob er nicht Gleiches wie die RAF täte. Um Ihnen das zu beweisen, ich habe einen alten Rowohlt aktuellen Band mitgebracht, Theorie des Guerillakrieges von Mao Zedong. Das ist erschienen, 41. bis 53. 1000, im Dezember 1966 schon. Ein anderer Rowohlt aktuell Band, Zerschlag die Wohlstandsinseln der Dritten Welt, mit dem Handbuch der Guerilleros von Sao Paulo, da sind Anleitungen drin, wie man sowas macht, das war ein Rowohlt aktuell Band. Diese Situation, in der große Verlage in Hunderttausender Auflagen praktisch Anleitungen zum bewaffneten Kampf auf den Markt werfen, weil so viele Leute damit spekulieren und sich dafür interessieren, diese Situation ist doch ganz klar vorbei. Das heißt, der Staat könnte sich, wenn er ein bisschen vernünftig kalkuliert, darauf verlassen, dass es keine bessere Methode gibt, unter den gegebenen politischen Bedingungen das Ende dieses Konfliktes herbeizuführen, indem man die Leute einfach laufen lässt. Die werden aufgeschmissen, wenn sie nicht mehr den Halt im Gefängnis haben. Mit der Strategie ist momentan nichts mehr zu machen, weil keine terroristische Organisation, ich sage das nicht wertend, sondern rein als Terminus technicus, weil keine terroristische Organisation überleben kann, ohne dass sie einen Rückhalt in der politischen Bewegung hat. Das existiert heute nicht. Man muss doch diesen Unterschied sehen, dass damals die RAF einen breiten Rückhalt hatte, den sie heute nirgends hätte. Deshalb, das heißt, man kann sehr wohl für alle Amnestie fordern und man muss nicht verlangen, dass die Einzelnen vorher schon irgendwas machen. Gut, wenn der Staat verlangen würde, die sollen irgendein Revers unterschreiben, dass sie das nicht nochmal tun, wäre dagegen auch nichts einzuwenden. Man kann vom Staat natürlich nicht verlangen, dass er jemand entlässt, der nichts Besseres zu tun hat, als stündlich und täglich zu behaupten, er geht sofort dem Kanzler mit dem Messer an die Kehle, sobald so wie er nur wieder laufen kann. Das ist natürlich unsinnig. Darauf kommt es aber auch nicht an. Ne? Das heißt, man kann sehr wohl aus objektiven Gründen für eine Amnestie plädieren. Man muss sich weder für die Gefangenen dabei interessieren, die uns gar nicht alle interessieren können, es sind so viele, wir kennen sie nicht, wer soll das alles machen? Dann kommen solche Schnapsideen auf, wie dieses Gefängnisseelsorger-Sozialfürsorger-Modell, wo dann Biermann, Käsemann und Gruppenrichter die armen Gefangenen, die durch ihre Gefangenschaft schon gestraft genug sind, in den Knästen heimsuchen sollen, um sie zu belabern. Ne? Das haben sie wirklich nicht verdient. Man kann wirklich sagen, Schluss jetzt. Die Bedingungen sind nicht mehr dafür, die Leute sollen raus. Das ist die Bedingung für eine Amnestie eigentlich immer und überall gewesen, sei es in Frankreich nach dem Kommuneaufstand und so weiter. Also kurz eine Klarstellung. Was ich vorhin gesagt habe, worüber ich finde, dass man reden muss, das sind nicht Forderungen, mit denen ich über die Gefangenen rede, sondern das sind Forderungen, die von den Gefangenen kommen, die mit ihren Angehörigen und durch die Anwälte an die Öffentlichkeit getragen wird, wo seit dem April dieses Jahres auch eine ausführliche Broschüre gibt, wo die Gefangenen, die Anwälte und die Angehörigen darum bitten, dass endlich mal wieder über diese Sache geredet wird. Ich sollte mir vorlassen, dass ich sie funktionalisiere. Funktionalisiert finde ich aber, dass man mit den Gefangenen umgeht, wenn man sagt, es ist doch scheißegal, was die darüber denken. Wir basteln uns jetzt eine Amnestiegeschichte. Und dann lese ich im Tempo, ne, dass praktisch alle Leute vorher, die haben Bekenntnis zum Rechtsstaat, Bekenntnis dazu, ja. Und dann kommt es natürlich auch, dass so ein Arschloch dieser Lochte, auf einmal in dieser Reihe, der Verfassungsschützer von Hamburg, von unseren ganzen freischwebenden Linksintellektuellen, die sich so um die Gefangenen kümmern, stehen die auf einmal in einer Reihe mit Lochte und dann wundere ich mich. Und dann möchte ich doch eher mal über das reden, wo ich weiß, dass die Gefangenen auch dafür sind. Ja, aber das ist mir doch egal, in welcher Reihe ich stehe, wenn die Leute rauskommen, verdammt doch mal. Aber ja, es kommt auf die Gefangenen an und nicht darauf, ob du dich schämst, weil du plötzlich neben jemand anderen stehst. Dem geht es schlecht und nicht dir. Ja, das ist aber wirklich eine sehr egoistische Argumentation. Ne? Gott, die Frage ist natürlich, ob die Amnestiekampagne tatsächlich im allerersten Blick hat, die realistische Hoffnung, dass die Gefangenen rauskommen, oder ob es nicht auch so ist, wie das zum Teil jetzt in der grünen Bundestagsfraktion diskutiert worden ist, dass man sagt, man muss jetzt mal endgültig diesem Konzept jeglichen militanten Kampfes den Abschied ansagen, damit man grüne gewaltfreie Politik besser entfalten kann und sie nicht zwischen den beiden Mühlsteinen Repression staatlicherseits und gewalttätiger Politik andererseits zerrieben wird. Also ich denke, die Frage nach der Motivation der Amnestiekampagne jetzt, 10 Jahre nach dem deutschen Herbst, bei sehr vielen ungeklärten Fakten noch, die ist zumindest legitim. Ja, aber guck mal, gerade wenn du den Punkt, nur einen Satz dazu, gerade wenn du den Punkt nimmst mit der grünen gewaltfreien Politik, die werden doch nicht zerrieben zwischen der RAF und sich selber, sondern die werden zerrieben an ihrem eigenen Schwachsinn. Denn in dem Moment, wo ich Gewalt als das absolut Böse darstelle und das gleichsam wie die Christen die Sünde oder den Teufel etikettiere, bricht natürlich nicht der Friede aus, sondern dann geht die Debatte los, wer ist am gewaltfreisten von allen. Das heißt, dadurch, dass die Grünen nicht müde werden, zu lügen, indem sie sich als gewaltfrei bekennen, wo sie doch ein Teil der Gewalt sind, sie sind ein Teil der gesetzgebenden Körperschaft. Nach dem, was wir mal in Gemeinschaftskunde gelernt haben, gehört das zur Gewaltenteilung. Ich kann nicht ins Parlament gehen und sagen, ich bin gewaltfrei. Ich kann nicht Gesetze verabschieden, die vollstreckt werden mit der Polizei. Wenn irgendein Unternehmen sich weigert, die Umweltschutzbestimmungen einzuhalten, werden die Grünen dafür plädieren, dass die Polizei kommt. Und wenn er sich immer noch weigert, werden die Grünen dafür auch plädieren, dass noch mehr Polizei kommt. Es ist lächerlich, wenn irgendwelche Parlamentarier sich als gewaltfrei drapieren. Aber ganz abgesehen davon, damit, dass die Grünen das tun, bricht nicht der Friede aus, sondern es geht die Konkurrenz darum los, wer ist am gewaltfreisten. Dann gehen die ganzen Debatten los. Ist Sitzen vielleicht schon ein Akt von Gewalt? Ist Sprechen vielleicht schon ein Akt von Gewalt? Ne? Die werden zerrieben an ihrem eigenen schwachsinnigen Anspruch. Es ist grundsätzlich falsch, was die machen. Und das offenbart sich möglicherweise im Zusammenhang mit dieser RAF-Forderung. Aber nicht daran scheitern die Grünen, dass es immer noch Leute gibt, die Gewalt anwenden, sondern an ihrer eigenen Blödheit. Ja. man ja doch nur noch mal fragen, wenn man die Amnestieforderung erhebt, und ich unterstütze die, und ich finde, das ist schon jetzt eine andere Auseinandersetzung, als der Porter alleine was geschrieben hat in konkret. Das muss man, aber dann ist doch der Adressat nicht der Staat, sondern da muss man doch genau sehen, wer ist eigentlich daran interessiert. Natürlich gibt es Interessen, das mag ja so sein, wie der Porter es eben beschrieben hat, ich glaube nicht ganz, dass das so ist. Aber der Staat macht doch nicht so eine Amnestiebeschlüsse, sondern politische Mehrheit. Und dann muss man sehen, es gibt in der Bundesrepublik eine äußerste Rechte, die war immer daran interessiert, dass es noch einen Gegner gibt, mit dem man also den weiteren Ausbau dieses staatlichen Überwachungsapparates legitimieren kann. Die immer dieses auch ein ganz scharfes Feindverhältnis haben zu jeder Form von Linken. Und wer soll denn jetzt gegenwärtig diese Amnestieforderung überhaupt in die Tat umsetzen? Allenfalls doch mit Hilfe im Augenblick der FDP. Deswegen interessiert mich das eigentlich schon von daher, wenn da ein Mann wie Baum das mit unterschrieben hat. Und die Frage ist, dass Zimmermann da nie für sein wird. Das wissen wir doch. Deswegen bin ich das so verrückt, wenn man die genaue Analyse der Kraftverhältnisse zersetzt durch das Wort, der Staat soll die Amnestie gewähren. Nein, hier gibt es einen ganz bestimmten Adressatenkreis und den kann man mit diesen oder jenen Schritten hinbringen. Und da finde ich also es auch äußerst wichtig, wie man da vorgeht. Und da würde ich nicht Leute, die da vielleicht auch bisschen christlich oder gefühlsduselig oder sonst was machen, das hat unter Umständen mehr Wirkung als das, was ein dezidierter Linker vorträgt. Also insofern kommt es darauf an, wenn man das wirklich für eine wichtige Sache hält, dann scheint es mir, dass man nicht gleichzeitig diejenigen jetzt wieder diffamiert, die das modifiziert vertreten. Da kommt es doch erstmal darauf an, eine breite Front für eine Amnestie aufzubauen. Und mir kommt es deswegen darauf an, weil ich wirklich in der gegenwärtigen Situation den weiteren Ausbau dieses Überwachungsapparates, dieses Präventionsstaates, dieses Sicherheitsstaates für das eigentlich zentrale Problem halte. Und da kann ich mit Busche mich überhaupt nicht anfreunden. Ich halte in der Tat, es gibt ja so eine Theorie, die sagt, anything goes, wir können alles machen und so weiter. Wir können eins nicht, kriegen wir nicht hin. Eben eine, in meinen Augen, eine Weltgesellschaft, die in der Lage ist, den Krieg zu beenden, also jedenfalls die Ausrottung der Menschheit, die Vergiftung der Erde, nicht? Und Ausbeutung. Und da in diese Richtung, das war früher, hat man das mit Sozialismus beschrieben, nicht? Die Frage nur, die Schritte da, ja, nicht? Die Schritte dahin, die kann man nicht angeben. Und das ist ja auch das Problem bei der RAF gewesen, die hat doch im Grunde keinen Tyrannenmord gemacht, sondern sie meinte durch Terror, eine bestimmte Form der Intervention in den Vietnamkrieg vorzunehmen. Da ist doch auch der entscheidende Punkt. Deswegen, ich kenne doch die ganzen Diskussionen, fängt hier in dem Stammheim-Buch von Baker Schutt auch genauso wie damit an. Das war eine Intervention, die Mai-Offensive der RAF, eine Intervention gegen den Vietnamkrieg. Also da spielt doch die Begründung auch wieder eine Rolle. Nur wir haben im Augenblick nicht die Punkte, wo wir ansetzen können. Da bin ich der Ansicht, das ist eben eine Beschränkung des Denkens, wenn ich, das ist meines Erachtens die List der puren Gewalt, so möchte ich das nennen, dass es mich dann auch dumm macht und nicht mehr in die Richtung auf die wirkliche Emanzipation drängt. Und wenn man mich fragt, ich würde heute sagen, von den Jahren 68 ist am meisten geblieben, oder die Gesellschaft verändert das, was man damals antiautoritäre Bewegung nannte. Das ist unter die Haut gegangen, nicht die politischen Erfolge, die man an hier und dort errungen hat. Und deswegen meine ich, es kommt darauf an, wirklich emanzipatorische Bewegung an der Basis in uns selbst zu entfalten. Das scheint mir der Punkt. Deswegen war ich auch gegen diese Freund-Feind-Theorie. Da mag er mich jetzt wieder sagen, das sind alles, du hast es mit Kinderläden oder sonst was umgeschlagen. Natürlich habe ich das auch getan, aber ich glaube, das war auch ein Stück Veränderung dieser Gesellschaft. Und ob diese, ob jetzt eine neue Generation den nächsten Schritt wieder anfängt, die Brücke hinkriegt auf eine Perspektive, das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Nur man kann nicht sagen, ich brauche ein Feindbild, damit ich die Perspektive kriege. Da schiebt sich das Feindbild nämlich vor die Perspektive. Und das ist Verheerung. Das finde ich eine Umkehrung. Ja, aber Herr Seifert, ein Satz nur dazu. Moment. Sie haben von den Sie haben von den Mehrheiten gesprochen, die man kriegen muss. Nein, auf dich schon überhaupt nicht. Und ich glaube, da Sie sind doch Professor für Politik, dann wissen Sie doch auch, dass es überhaupt nicht so ist, dass man mit einer linken Regierung, mit der Sozialdemokratie, so ein Amnestieprojekt eher durchkriegen kann als mit der Konservativen. Ganz einfach deshalb, weil niemand so sehr Angst hat, mit dem Terrorismus identifiziert zu werden wie die Sozialdemokratie. Sie dürfen doch nicht vergessen, dass die größten Fahndungserfolge ja unter der sozialdemokratischen Regierung und auch, auch Stammheim passiert ist. Sie dürfen weiterhin nicht vergessen, dass man bei Konservativen gerade seine Überraschungen erleben kann, wie bei Strauß mit dem DDR-Kredit und so weiter. Es gibt ein Foto, was Alfred Drecker und Brigitte Heinrich im vertrauten Gespräch zeigt. Das sind Leute, die miteinander reden können. Gut. So schwierig ist das alles nicht. Also man soll nicht sagen, wir müssen erstmal eine SPD-Mehrheit und noch eine grün angehauchte kriegen und dann vielleicht kommen die Gefangenen raus. Ganz im Gegenteil. So eine Situation bietet sehr wohl gute Chancen. Ja. Gut. Jetzt Publikum. Ich wollte eigentlich mal an den Titel der Veranstaltung erinnern. Wir reden hier nicht über Amnestieforderungen für Raffgefangene, sondern wir reden über die Kriminalisierung des politischen Überzeugten. Ich hätte den Titel dahingehend geändert, in der Bundesrepublik. Und die hat ja nicht vor 10 Jahren mit der Ermordung der Raffhäftlinge in Stammheim geendet. Die ist ja heute weitergeführt. Und ich wundere mich, dass also hier nicht darüber gesprochen wird, wie beispielsweise heute immer noch in der Bundesrepublik Leute kriminalisiert werden, die also einer Opposition gegen diesen Staat angehören. Es ist bei den RAF-Leuten so gewesen, dass also dieser Staat durchaus noch in seiner Grundstruktur als ein faschistischer Staat empfunden wurde. Und es gibt auch heute noch Leute, die also dieser Ansicht sind. Warum reden wir nicht darüber, dass die Linke, die erstarrte Linke, das gebe ich zu, also auch das Podium spricht, also nur in einem Zeitraum von vor 10 Jahren, warum reden wir nicht darüber, dass die Linke heute nicht in der Lage ist, beispielsweise Solidaritätsadressen an die Leute abzugeben, die heute kriminalisiert werden? Warum gibt es also nicht eine genauso breite Solidarisierung innerhalb der Linken, wenn Leute in der Hafenstraße verprügelt werden, wenn Leute kriminalisiert werden, die vor Wackersdorf arbeiten, wenn Leute, die in anderen Zusammenhängen gegen diesen Staat heute opponieren? Warum gibt es nur eine Solidaritätsadresse, wenn Leute wie Böll oder Jens irgendwo eine Sitzblockade gemacht haben? Warum reden wir nicht darüber hier? Das wäre also mein Anliegen. Warum am 18.10.? Also ich bin sehr für diese Solidaritätsadresse, die gerade vorgeschlagen worden ist. Ich würde sehr vorschlagen, dass wir diese Solidaritätsadresse unternehmen hier. Und ich sehe gar nicht, wieso eigentlich es nach wie vor zu einer Ungeklärtheit von scheinbaren Differenzen kommt, die sich längst selber zu überbrücken scheinen. Zum Beispiel hat Herr Port von den Grünen gesprochen. Und zweifellos gibt es diese Verabsolutierung der Gewaltverdammung bei den Grünen auch. Aber das ist eine verschwindende Minderheit. Und wenn man Chili näher befragt, dann drängt man ihn in Schwierigkeiten, bei denen er dann zugeben muss, und das ist auch bereits geschehen, dass natürlich die Rechte und Freiheiten, die er zu verwirklichen versucht und die hier nur auf dem Papier stehen, dass in dem Moment, in dem die verwirklicht sind, es in der Tat zu einer Aufhebung des Freund-Feind-Verhältnisses gekommen wäre, wenn es erst soweit ist. In anderen Worten, wir befinden uns in einer, deswegen ist die deutsche Geschichte so wichtig, dass wir diese Geschichtsbewegung in den Blick bekommen, bedeutet, dass es so etwas Monolithisches wie die Grünen im Augenblick überhaupt nicht gibt. Jutta Ditfurth ist ja ebenfalls eine Grüne und die hat sich also völlig unmissverständlich geäußert, und zwar gegen diese Verabsolutierung einer Verwerfung von Gewalt erst vor ganz kurzer Zeit. Also so entschieden ist das bei den Grünen ja im Moment auch nicht, dass man sagen könnte, die scheitern an ihrer, sie sind noch gar nicht gescheitert und ich glaube auch nicht, dass sie scheitern werden. Und sie müssen durchaus nicht an einer Idiotie scheitern, die bei ihnen vielleicht auch vertreten ist, aber von der es durchaus die Chance gibt, dass sie zurückgedrängt wird und reflektierteren Überlegungen Platz macht. Im Übrigen stelle ich fest, dass es wirklich nicht nötig ist, dauernd von zum Beispiel haben Sie auch dem Christoph Wackernagel so geantwortet, als gäbe es da eine Differenz zwischen seinem Vorschlag, darauf zu achten, was denn die im Knast Befindlichen selber denken. Das ist aber gerade unter den Umständen, die Sie selber beschrieben haben, in denen es eine bestimmte Situation, die es vor 12, 15 Jahren gab, eben nicht mehr gibt, umso wichtiger, dass die befragt werden. Und Sie haben selber gesagt, wenn der Staat so ein Revier unterschrieben hat, das verstehen Sie auch und das würden Sie unter Umständen sogar billigen, na schön, dann gibt es doch eine Möglichkeit der Überbrückung dieser scheinbaren Differenz zwischen Christoph Wackernagel und Ihnen. Das sind doch alles Dinge, die sich klären lassen. Ich meine, es kommt doch nicht darauf an, die grundsätzliche Amnestieforderung im Gegensatz zu sehen mit Christoph Wackernagels Forderung, dass man sozusagen die Stimme der im Knast Befindlichen selber dazu hören sollte. Ich sehe da gar keinen Widerspruch. Und ich bin ganz am Anfang dieser Debatte von vornherein auf den zentralen Punkt gekommen, nämlich die Forderung, die wir wirklich erheben sollten, und zwar nicht, über die wir uns hier nicht dem Theater, das ist ja doch kein, das ist zwar ein Theaterereignis, aber wenn es irgendeinen Sinn haben soll, dann kann es doch nur den Sinn haben, dass es über sich selber hinaus in die Öffentlichkeit wirkt und dass es die Möglichkeit einer derartigen Amnestie befördert. Diese Möglichkeit einer Amnestie kann aber nur dann befördert werden, wenn wir wiederum auf die Topologie der Seelen in dieser Gesellschaft, wie sie sind, Rücksicht nehmen. Deswegen habe ich ganz im Anfang den Vergleich, der dann sofort missverstanden worden ist, als würde ich wirklich einen qualitativen Vergleich zwischen NS-Tätern und